Isa Palma. Ein Millionenjähriger aus der Nacht und von der Fall mit dem Wind im Herzen drin. Sind die Jäger Senderin, da du sie jägest, ja, in die Berge, das ist klar. Und mit sie mit Rollen sind, weiß ich ganz in Urlaubin. Leuchte heißere Hände wie Oberländen Appellant ist ein Jodel voll bekannt. Immer weiß im Sinn his Ziel diese Jodel-Melodie. Muchas gracias. Y vamos a hacer un brindis. A ver la jarra, las copas, lo que tengan. Arriba.